Den Mythos Multitasking haben Psychologen schon seit längerem entzaubert. Mythos deshalb, weil unser Gehirn nicht wirklich in der Lage ist, zwei komplexe Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Vielmehr wechselt es sehr schnell zwischen den Aufgaben hin und her. Dabei arbeitet eine Region im Stirnhirn, der präfrontale Kortex, besonders aktiv. Doch je nach Alter ist dessen Leistungsfähigkeit sehr unterschiedlich. Weil das eine Gehirnregion ist, die erst relativ spät ausreift, also erst so im Ende der Jugend, frühes Erwachsenenalter, und auch eine der Regionen, die sich im Alter am frühesten wieder zurückbildet. Was erklärt, dass Kinder noch mehr Probleme mit dem Multitasking haben als junge Erwachsene und dass diese Fähigkeit im Alter auch wieder abnimmt. Die Entwicklungspsychologin Julia Karbach erforscht, ob sich gerade bei Kindern und bei älteren Erwachsenen das Multitasking verbessern lässt. Helfen sollte dabei ein gezieltes Computertraining. Bis zu 10-mal durften 70 Kinder und 70 Senioren an der Universität des Saarlandes zum Gehirnjogging antreten. Auf einem Bildschirm erschienen im Wechsel Bäume oder Blumen, entweder bunt oder in Schwarz-Weiß. Und die Aufgabe der Versuchsteilnehmer war, einmal zu entscheiden, ob sie eine Blume oder einen Baum sehen, oder in der anderen Aufgabe zu entscheiden, ob das Bild grau ist oder bunt. Das sind zwei sehr, sehr einfache Aufgaben. Das Problem ist nur, wenn man das im schnellen Wechsel ausführen muss, auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge, die man sich merken muss, dann ist es gar nicht mehr so einfach, wie das jetzt auf den ersten Blick klingt, sodass es auch wirklich was bringt, wenn man diese Fähigkeit trainiert. Tatsächlich zeigte der abschließende Leistungstest, sowohl die Kinder als auch die älteren Erwachsenen profitierten deutlich vom Training. Sie wurden schneller beim Lösen der Wechselaufgabe. Die Forscher interessierte besonders, ob die Übungszugewinne sich auch auf nicht trainierte Gehirnleistungen übertragen lassen. Trainingstransfer ist ein Schlüsselbegriff in der aktuellen Kognitionsforschung. In bisherigen Studien beschränken sich übertragbare Übungserfolge immer auf nah verwandte Aufgabenstellungen. Damit sich ein bestimmtes Gehirntraining im Alltag merkbar auswirkt, muss aber eine ganze Fähigkeit trainiert werden. Entscheidend sind dafür Leistungsverbesserungen in weiter entfernt liegenden Aufgabenbereichen. Freudig überrascht waren die Saarbrücker Psychologen daher, wie gut ihre Multitasking-Probanden mit den verschiedensten Transferaufgaben zurechtkamen. Wenn wir jetzt nun Multitasking-Training machen, wirkt sich das auch positiv aus auf unsere Arbeitsgedächtnisleistung oder auf unsere Inhibitionskontrolle, also die Fähigkeit, Handlungen zu hemmen, oder beispielsweise auch auf Intelligenzaufgaben. Und auf all diese Bereiche haben wir nach unserem Multitasking-Training auch eine Generalisierbarkeit gefunden. Ein vielversprechendes Ergebnis, zumal die Leistungsverbesserungen auch stabil blieben. Noch ein Jahr nach dem Gehirnjogging waren sie nachweisbar. Die Kognitionsforscher haben auch schon erste Erklärungen für ihre Beobachtungen. Julia Karbach. Ich denke, dass sicherlich eine Erklärung die Tatsache ist, dass die Trainingsaufgabe, die wir benutzt haben, relativ viele Prozesse angesprochen hat. Das heißt, man hat gleichzeitig mehrere Fähigkeiten trainiert mit dieser einen Aufgabe. Und ich denke, dass das wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür ist, dass wir so breiten Transfer gefunden haben. Durch das Multitasking-Training kann man also bei der Gehirnleistung offenbar mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Frage bleibt, ob man die breiten Trainingseffekte auch aus dem Testlabor in den Alltag hinaustragen kann und wie man dies messen soll. Trotzdem können die Erkenntnisse dazu beitragen, immer wirksamere Gehirnjogging-Software zu entwickeln, sagt auch Ullmann Lindenberger, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Diese neue Generation der Trainingsprogramme, die so einen Transfer zeigen, stimmt mich optimistisch, dass wir durchaus auf lange Sicht auch zu Produkten kommen können, die vielleicht tatsächlich etwas an den geistigen Fähigkeiten im Allgemeinen verändern und verbessern können.